Am Morgen des 9. September 2012 um 7.42 Uhr fiel ein junger Mann vom Himmel, tot, und landete auf einer Straße in einem gutbürgerlichen Stadtteil im Südwesten Londons. Hallo? Hier ist Jessica. Jessica? Ja. Hier taucht ein paar Mal diese Nummer auf meinem Display auf. Wer ist denn da? Sie sprechen mit Detective Sergeant Alsop, Kriminalpolizei Richmond. Oh, entschuldigen Sie, dass ich erst jetzt zurückrufe. Ich benutze dieses Handy eigentlich nicht mehr. Nein, ich bin sehr froh, dass Sie sich melden. Worum geht es denn? Wir haben Ihre Nummer auf eine SIM-Karte gefunden. Auf einer SIM-Karte? In einem Handy. Ich verstehe nicht. Wessen Handy denn? Den Toten gab es wirklich. Das ist nicht erfunden. Jessica auch. Aber die anderen in diesem Hörspiel, die Anwohner der, sagen wir, Arcadia Avenue, sie existieren in Wirklichkeit nicht. Sie sind nicht real. Sie sind frei erfundene Figuren. Als mir klar wurde, dass er es war, habe ich mich ins Bett gelegt und bin 2 Tage lang nicht aufgestanden. Warum hat er das getan? Warum hat er so eine Verzweiflungstat begangen? Er war ein guter Mensch. Wenn er nicht ins Paradies kommt, dann schafft es keiner von uns. Der Mann, der auf die Erde fiel. Von Annalisa Dinella. Aus dem Englischen von Karin Rausch. Regie Annette Kurt. Eins von den Kindern soll gesehen haben, wie es passiert ist. Den Absturz, den Aufprall. Ich habe die ganze Sache verpasst. Einfach durchgeschlafen. Ich kann echt schlafen wie ein Weltmeister. Ich war total weg. Ich habe geschlafen wie ein Stein und geträumt. Oh. Keisha. Sig, du pennst noch? Nee, Mann. Ich war schon joggen, Liegestütze, Eiweißshake und so. Ich wollte nur checken, ob es dabei bleibt heute. Bei mir alles okay, Keisha. Also White Lady. Hab doch gesagt, alles okay. Ich bin da. Mach dich mal locker. Wie viel Uhr haben wir nochmal gesagt? 12:30. Genau. Wie abgemacht. Ich hab dich nur getestet. Das war ein Test. Ich habe immer noch null Ahnung, wie die Dinge sich heute entwickeln. Noch immer keinen Schimmer von nichts. Noch immer Wolke 7 von gestern Nacht. Noch immer halb in meinem Keisha-Traum. Ich öffne das Laufwerk von meiner PlayStation. Leer. Shit. Ich Idiot. Fail. Muss es im Wagen gelassen haben, wie ein blutiger Anfänger. Shit. Ich mach doch sonst keine Anfängerfehler. Muss wohl Liebe sein. Amelia steht hinterm Vorhang und späht durch einen Spalt. Das ist ihre neueste Masche. Passt auf, ob Daddy kommt. Wartet auf Daddy. Wie eine verwahrloste Katze. Sie würde den ganzen Tag da stehen, wenn ich sie lassen würde. Alfie guckt Postbote Pat. Also, ich lasse meine Kinder wirklich nicht gerne vor dem Fernseher sitzen. Aber es ist ja nur für eine halbe Stunde. Ich habe nämlich an dem Morgen das ganze Programm durchgezogen. Haare geglättet, Spezial-Make-up und was weiß ich noch alles. Amelia? Mami! Ich stürze aus dem Bad, Mascara in der Hand und renne zu Amelia. Ich weiß, irgendwas stimmt nicht. Ganz und gar nicht. Nichts Lustiges. Und dann sehe ich es. Aus dem Fenster. Okay, ihr beiden. Wir gehen jetzt runter. Jetzt sofort. Alfie! Sofort! Nein, Mami! Ich will nicht! Sofort! Alfie will jetzt offenbar unbedingt aus dem Fenster gucken. Ich will das sehen! Also, ich schreie meine Kinder wirklich nicht gern an. Aber jetzt gehe ich kein Risiko ein. Ich buxiere sie in die Küche und schließe die Tür ab. Und ich stehe da und sage, das ist nur Ketchup. Das ist alles nur Ketchup. Immer wieder. Also, ich gebe meinen Kindern wirklich nicht gern Schokolade. Aber jetzt gibt's eine Megapackung Schokolinsen und ich frage mich, ob es bei Momsnet einen Thread zu diesem Problem gibt. Hilfe? Amelia hat gerade eine blutige Leiche gesehen. Vielleicht fange ich einen an. Also, ich weine ja wirklich nicht gern vor den Kindern. Aber jetzt schaue ich mich in meiner schönen Küche um, die weißen Tulpen. Im Backautomaten geht das Brot auf. Und ich denke, oh mein Gott, warum? Warum heute? Warum ausgerechnet heute? Das musste ja so kommen, so viel zum Thema Pech. Und jetzt weine ich nicht um den fremden Toten vor meiner Tür oder um meine vielleicht traumatisierten Kinder. Ich weine um mich. Ich mach die Haustür auf, ich will zu meinem Wagen. Was sag ich da, zu meinem Wagen? Der Wagen gehört natürlich meinem Vater, dem ehrwürdigen Richter Oliver, aber das ist schon okay. Ich mach also die Tür auf und wusch! Als ob ein Tornado gerade mein Haus hochhebt und es mitten in einer Folge von CSI fallen lässt. Fallschirmjäger, Bullen, Autos, Absperrband, das ganze Programm. Wie eine paranoide Halluzination. Gerade will ich einen Schritt zurück machen, Tür zu, zurückspulen. Aber ich bin nicht schnell genug. Die Nachbarin, die verrückte Mel, sieht mich, ich sehe sie und jetzt weiß ich, das kann kein Trip sein. Eine Halluzination mit Mad Mel, unmöglich. Und dann sehe ich das Blut. Die Leiche liegt auf der anderen Straßenseite. Nicht nur so Kreideumrisse wie in diesen Filmen aus den 50ern, schwarze Serie oder so. Der Kopf zur Seite verdreht. Ein Bein abgeknickt, das Hüftgelenk rausgesprungen. Und dann diese riesige Blutlache. Und keiner rührt ihn an. Keiner tut was. Die Bullen stehen rum und kratzen sich am Sack. Warum hat man den nicht schon längst zugedeckt? Wir warten noch auf die Spurensicherung. Die müssen erst Fotos machen. Und was ist mit meinen Kindern? Die sind noch klein. Das Zelt ist schon unterwegs. Und ich soll jetzt wohl meine Hausbesichtigung absagen. Die ist seit Monaten geplant. Angekündigt auf der Website von Foxtons und Remax. Der Makler ist schon unterwegs. Die Straße ist gesperrt, Miss. Es tut mir sehr leid, aber Sie müssen Ihr Haus an einem anderen Tag verkaufen. Ich muss unbedingt an meinen Wagen, Mann. Sir, wir bitten alle Anwohner, in ihren Häusern zu bleiben. Aber mein Wagen... Ist das Ihr Wagen? Der gehört seinem Vater. Tatsächlich. Morgen, Mel. Wir müssen mit Ihrem Vater sprechen. Meine Eltern sind in Frankreich. Okay, wenn Sie beide jetzt bitte wieder ins Haus gehen könnten... Was ist denn passiert? Ich glaube, der ist... Ist gefallen? Von wo denn? Aus einem Flugzeug. Er könnte sich im Fahrwerkschacht versteckt haben. Ein blinder Passagier. Ich weiß, das ist so traurig. Wissen Sie, wer in dem Haus da drüben wohnt? Die Nesbitts, Rachel und Neil. Sind die auch weg? Scheiße, Mann. Rachel. Die Arme. Ihre Vorhänge sind zugezogen. Die sind immer zu. Der Cop klopft an und spricht mit Neil. Bestimmt kein guter Tag für Rachel. Aber andererseits, für Rachel sind die meisten Tage wohl nicht so super. Tee ist fertig. Ich schreibe gerade Tagebuch. Kannst du das nicht später machen? Ich muss mit dir reden. Nicht, dass es Mel, die hat schon 2-mal angerufen. Konntest du ein bisschen schlafen? Tagebuch. 20 Minuten, jeden Morgen. Ich darf den Stift nicht absetzen, das weißt du doch. Rachel. Mann. Immer noch sauer. Ich glaube, das heute Abend schaffe ich nicht. Warum machst du denn so ein Theater, als wäre das eine Art Folter? Du hättest mich auch vorher mal fragen können, bevor du die Karten gekauft hast. Das war ja nicht der Zweck der Übung. Sollte doch eine Überraschung sein. Du stehst doch auf Arcade Fire. Ich bin nicht in Stimmung für ein Konzert. Na, vielleicht bringt dich das ja in Stimmung. Ist das nicht schrecklich, was da passiert ist? Mel, hi. Ja, ich weiß. Hast du es gesehen? Nein, wir haben geschlafen. Du, wir sind gerade sehr beschäftigt. Neil, ich habe eine klitzekleine Bitte an dich. Lass die Vorhänge zu! Was? Warum soll ich die Vorhänge zulassen? Kannst du nicht einmal machen, was ich sage? Entschuldige, nein, nicht du mehr. Kann mir mal jemand verraten, was hier los ist? Rachel, warte! Ich mache jetzt die Vorhänge auf! Rachel! Ich habe wohl im falschen Moment angerufen. Jetzt, wo ich die Leiche gesehen habe, kann ich gar nicht mehr wegschauen. Ein toter Mann ohne Namen. Einfach so runtergefallen. Aus heiterem Himmel. Ich rufe Kiesch an, Blick aus dem Fenster. Die Cops stehen immer noch rum. Sie schauen rauf in die Wolken, als würden sie darauf warten, dass noch einer kommt. Quiche, tut mir echt leid. Soll das ein Witz sein? Es ist was dazwischen gekommen. Ich konnte überhaupt nichts machen. Nein, nein, das geht gar nicht. Ich habe meinem Boss gesagt, heute in der Mittagspause. Du hast mir gesagt, ich kann mich auf dich verlassen. Wenn ich dir sagen würde, was passiert ist, du würdest es mir nicht glauben. Von wem kriegst du das Zeug? Jamal? Hast du seine Nummer? Nein, bloß nicht. Du rufst Jamal nicht an. Hör mal, vor meiner Tür stehen Bullen. Ich kann nichts machen. Kiesch? Die haben mir den Job doch nur gegeben, weil ich gesagt habe, ich schaff das. Wenn ich das vermassel, sitze ich wieder an der Kasse im Supermarkt wie meine Mutter. Okay, ich mach mal ein paar Anrufe und guck mal, was ich machen kann. Hinterm Haus ist Lärm. Mad Mel hebt die Kinder über ihren Zaun. Neil steht auf der Leiter und nimmt sie entgegen. Was machen die da? Vor unserer Haustür liegt ein Toter und die braven Bürger von Barnes verlieren komplett den Verstand. Schickt mir bloß nicht das Jugendamt auf den Hals. Ich weiß ja, ich bin nicht gerade die Supermutti des Jahres. Aber ich muss die Kinder einfach loswerden. Was da draußen passiert, das sind Top-News. Überall haben sie es gebracht. London Tonight, Evening Standard. Ein toter Mann fällt aus einem Flugzeug und landet mitten in Barnes. Ich weiß, die Redakteure werden sich buchstäblich überschlagen und ihre Fotoreporter losjagen. Und die sind nicht nur hinter dem Foto von der Leiche her. Sie wollen auch die Straße, die Birken, die Audis, unser Haus mit dem großen Schild zu verkaufen. Unser Haus wird in allen Zeitungen sein. Und jetzt mal ehrlich, würden Sie dieses Haus noch kaufen wollen? Ich muss unbedingt das Schild abmontieren, bevor die Kameras hier sind. Ich muss das Schild auf jeden Fall runterholen. Die Lehrerin will, dass ich meine Beine noch höher strecke. Aber es ist zu schwierig. Ich kann nicht. Ich denke, ich werde gleich zerbröseln wie eine Felswand. Nein, wie ein uraltes Gemäuer. Also falte ich mich stattdessen zusammen. Ich bringe mich in die Kinderstellung. Für Anfänger geeignet, hat sie mir gesagt. Yoga für Anfänger. Die Lehrerin hat die Hand auf meinen bebenden Rücken gelegt und versucht, mich zu beruhigen. Die Gruppe dreht sich, alle Blicke auf mich gerichtet, diesmal alle in Tigerstellung. Dann atmen sie aus, fauchen über mir, über dem zitternden, bebenden Kind. Yoga eignet sich fantastisch, um den Körper so empfänglich wie möglich für neues Leben zu machen, hat sie am Telefon gesagt. Ich habe Mel erzählt, warum es bei uns nicht klappt. Nils Testergebnisse, mein Hormonspiegel. Mel rückt kurz auf ihrem Stuhl hin und her und ich denke, sie will ihr Baby hinlegen und mich umarmen. Aber sie will sich nur zurechtdrücken. Und Emilia fester an sich drücken. Wahrscheinlich will sie irgendeinem Gott danken, welchem auch immer, dass sie an ihrem Ende des Tisches sitzt und nicht an meinem. Es ist nicht okay, dass ich meinen Kummer nicht zeige. Kummer ist erlaubt. Neil und ich können keine Kinder bekommen. Wage es ja nicht von mir zu verlangen, dass ich meinen Kummer nicht zeige. Und deine 15 Pfund kannst du dir in deinen knochigen Yoga-Arsch stecken. Nach dem Kurs gibt mir einer von den Tigern eine Visitenkarte. Heilen steht drauf. Ein gewisser Marco. Ist Jamal da? Silk hier. Er ist in der Kirche. Wer spricht? Leonard. Leonard wer? Leonard Cohen. Okay, kannst du Jamal sagen, dass Silk angerufen hat? Der arbeitet sonntags nicht. Sonntags übernehme ich die Geschäfte. Wenn du heute was brauchst, läuft das über mich. Beschaffung und Verteilung basieren fast ganz auf einem einzigen Marktmechanismus. Karma. Karma und auf drei Grundregeln. Erstens, handle nur mit Hasch. Ich hasse Koks. Meine Regel ist, verkaufe niemals was, wodurch dein Kunde am Ende tot sein könnte. Zweitens, triff dich nie mit einem Unbekannten. Die Leute fragen mich, wo ich meine Kunden herkriege. Die Antwort ist einfach, ich war auf der Uni. Drittens, geh immer zu ihnen nach Hause. Ich bin der Bote. Niemand kommt zu mir. Nie. Niemand findet heraus, wo ich wohne. Aber ich weiß, wo sie wohnen. Ich weiß alles über sie, was ich wissen muss, bevor sie die Haustür aufmachen. Was brauchst du, Silk? Ich brauch das Weiße in Achtel. Alles? Ja, alles. Hör mal, Lennart, kann ich zu dir kommen? Wo wohnst du? Besser auf neutralem Boden. Okay, könnten wir also... Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Könnten wir uns nicht irgendwo in der Nähe der Upper Richmond Road treffen? Sag das nochmal. Upper Richmond Road, die ist in Barnes. Zweimal Apfelsaft, okay? Aber mit Wasser, sonst ist das schlecht für unsere Zähne. Ich nehme eine Tasse für große. Aber Emilia braucht noch einen Schnabelbecher. Schnabelbecher? Ich glaube nicht, dass wir einen haben, Elfie. Hallo, Elfie. Hallo, Emilia. Neil? Sie hat mir die Kinder buchstäblich über den Zaun geworfen. Komm, geh jetzt nicht wieder in dein Zimmer, bitte. Sie hat mir gesagt, sie ist in einer halben Stunde wieder da. Bleib hier mit den beiden. Bleib einfach hier. Nein, auf keinen Fall. Kommt nicht in Frage. Schau mal, wenn ich fertig bin, lass uns einfach... Wir setzen uns hin und reden über alles. Alles. Vielleicht gehen wir ein Stück raus. Pub, Spaziergang. Wenn du nicht weißt, wie du einmal Nein sagen kannst zu Mel, dann ist das nicht mein Problem. Eine Zange. Ich brauche eine Zange. Aus Davids Schuppen. Sobald ich die Kinder abgeladen hatte, bin ich hinten raus. Aber ich hatte das Vorhängeschloss total vergessen. Ich rufe David an, Mailbox, 2 Uhr in Dubai. Er muss in einer Sitzung sein. Letzten Endes geht es doch nur um das Klo im Parterre. Als wir das Haus gekauft haben, dachte ich, das macht nichts. Ich meine, was ist schon groß dabei, wenn man zum Pinkeln nach oben muss? Erst als ich Claires Haus in Surbiton gesehen habe, sie hat ein Klo im Parterre und eine Waschmaschine, ein Trocknergestell, ein Waschbecken. Sie nennt das ihren Hauswirtschaftsraum. Wenn man Mutter von 2 Kindern ist und die Waschmaschine jeden Tag läuft, oft sogar 2-mal, dann ist ein extra Raum zum Wäscheaufhängen. Das braucht man wirklich. Ich habe mir so viel Mühe gemacht, um unsere Küche herzurichten. Also, was soll das Ganze, wenn man eine wunderschöne Küche hat und in der Ecke immer ein Gestell mit Unterwäsche steht und alles ruiniert? David war echt genervt. Also, gut. Wir machen's wie alle. Wir ziehen nach Surbiton. Die Häuser dort sind einfach toll. Perfekt für Familien. Als ich Marco das erste Mal treffe, fragt er mich, wer bist du? Wer ist diese Rachel? Und ich sage, ich weiß es nicht. Und ich weine. Und er fragt mich, was ist Weinen? Ist es Leiden? Oder ist es Heilen? Und ich denke, gute Frage. Selbst wenn sie von einem Mann kommt, der sich die Augenbrauen zupft. Er sagt mir, dass Stille und Hingabe die ersten Schritte auf einer Reise zur Transformation sind. Wenn Neil mich sieht, wie ich still dalege, denkt er, ich bin depressiv. Er denkt, weil ich nicht auf einen Bildschirm starre, arbeite ich nicht. Sein Verstand ist dermaßen verwestlicht. Er denkt, wenn er Tickets für irgendein fades Konzert besorgt, ist das die Antwort auf unsere Probleme. Täglich Tagebuch schreiben, Meditation, Stille. Das sind die Übungen, die Marco mir aufgibt. Wenn ich sie mache, fühle ich mich okay. Er sagt, wenn ich soweit bin, wird er mich einladen, eine Woche in Peru zu verbringen. Im heiligen Tal in Cusco. Dort darf ich an einer Zeremonie teilnehmen, die man Seelenrückholung nennt. Wann werde ich soweit sein? Habe ich ihn gefragt. Du musst auf ein Zeichen warten. Was für ein Zeichen. Wenn das Zeichen kommt, wirst du es wissen. Hast du Migräne? Nein, Elfie. Warum liegst du dann im Bett? Ich habe versucht, was zu schreiben. Meine Mami geht ins Bett, wenn sie Migräne hat. Aber mein Daddy sagt, er muss sogar arbeiten, wenn er krank ist. Wirklich? Darf ich das da haben? Aber bitte vorsichtig sein mit dem Buch, Elfie. Ist das ein Buch für Große? Ja. Ich habe das Buch selbst geschrieben. Kannst du schon lesen? Utopia. Utopia heißt das. Es handelt von frühen modernen Utopien. Was ist eine Utopie? Also das ist ein Ideal. Es ist ein wunderschöner Ort voll mit wunderbaren Menschen. So wie Surbiton? Ich glaube, ich gehe jetzt duschen, Alfie. Hast du diese Bücher alle geschrieben? Nur das eine. Das war meine Abschlussarbeit. Ich bin jetzt an der Universität. Ich bin eine Dozentin. Was ist eine Dozentin? Jemand, der Leuten Sachen erklärt. Was denn für Sachen? Ich gehe jetzt duschen, Alfie. Kannst du wieder in die Küche gehen und auf... Meine Güte, Amelia, du hast mich aber erschreckt. Stehst du schon die ganze Zeit hier? Sie hat den toten Mann gesehen. Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich gehe mich also duschen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da zwei kleine Kinder im Schneidersitz auf dem Boden hocken und mich schweigend durch den Dunst beobachten. Das Treffen mit diesem Leonard soll auf dem Parkplatz vom Baumarkt stattfinden, ganz in der Nähe der Upper Richmond Road. Er verlangt das Doppelte, weil es nicht auf seiner Route liegt. Ich brauche Bargeld. Wo ist mein Portemonnaie? Shit! Mein Portemonnaie ist im Wagen. Die Straße ist gesperrt, Mr. Oliver. Bitte machen Sie den Weg frei. Woher kennen Sie meinen Namen? Und ich brauche eine Telefonnummer von Ihrem Vater. Hören Sie, ich will ja gar nicht wegfahren. Ich will nur was rausholen. Ich bin Schriftsteller. Ich habe mein Notizbuch drin gelassen. Ja. Was schreiben Sie denn? Romane, Krimis, eine schwarze Serie. Dad ist im Haus in Bordeaux. Schlechte Verbindung dort, kein Empfang. Ich gebe Ihnen mal die Festnetznummer. Wissen Sie schon, wer der Typ da war? Ich darf nicht über Details sprechen. Sie wissen es nicht, stimmt's? Es war eine Frau. Wie bitte? Es ist immer eine Frau. In jeder Geschichte, die mit einer Leiche eines jungen Mannes anfängt, gibt's eine Frau. Suchen Sie die Frau. Cherchez la femme. Ein Mann fällt vom Himmel und landet vor meiner Haustür. Alles ist verbunden. Das Universum will mir etwas zeigen. Ich kann Markus' Stimme in mir hören. Ich weiß, was er sagen wird. Der Mann könnte doch überall gelandet sein. Aber er ist hier gelandet, vor deiner Tür. Warum ist er hier gelandet? Warum? Die braven Bürger von Barnes laden mich zu ihren Partys ein. Gar gekocht, so nenne ich sie. Als wäre ihre Farbe, ihr Saft, ihr Eigelb geronnen, hart geworden. Keine Seele. Aber samstagabends werden sie lebendig, diese Leute. Sie rauchen mein Gras und irgendwann legt einer Rage Against the Machine auf. Sie lieben diese Songs. Diese Leute, die einen Job haben. Diese Leute, die einen Chef haben. Fake-Hippies, diese Möchtegern-Hippies, das sind die Allerschlimmsten. Ich arbeite noch immer an dem Vorhängeschloss von Davids Schuppen. 4 Ziffern. Ich hab's mit seinem Geburtsdatum probiert. Mit meinem. Mit den Geburtsdaten der Kinder. Unserem Hochzeitstag. Und ich verfluche den Tag, an dem ich zu diesem blöden Schuppen Ja gesagt habe. Keine Angst, ich will ja da nicht wohnen, hat er mir versprochen. Und dann ist er prompt jeden Abend da drin verschwunden. Er weiß natürlich, dass ich nicht an der Hintertür stehe und wie ein Fischweib rumschreie. Also schreibe ich ihm eine SMS. Darling, wann kommst du rein? Manchmal ist er sogar morgens früh dort und hört Cricket im Radio. Cricket. Ich kletter wie so ein Volltrottel hinten über den Zaun. Ausgesprochen unauffällig. Ich, wie ich den Zaun hochklettere und versuche, die Klematis nicht zu ruinieren. Ich muss durch Mad Mills Garten und seitlich am Haus vorbei. Ich lande auf meinem Arsch und sie macht sich an ihrem Schuppen zu schaffen. Sie fragt mich, in welchem Jahr England das Cricket-Länderspiel England-Australien gewonnen hat. Ich schaue in meinem Smartphone nach. Als ich über den hinteren Zaun klettere, kriegt sie gerade das Vorhängeschloss auf und kreischt wie so ein Teenager bei einem Rihanna-Konzert. Jedenfalls eins muss man ihr lassen. Sie weiß wenigstens, wer sie ist. Sie ist eine blöde Tussi und sie weiß, dass sie eine blöde Tussi ist. Und sie ist happy, weil sie nämlich nichts anderes als eine blöde Tussi sein will. Ich bin draußen auf der Hauptstraße. Ich taste in meiner Tasche nach meinem Handy. Ich bin spät dran. Ich komme zu spät zu Leonard Cohen. Die Zange lag auf dem Regal. Das Schild ist direkt an die Vorgartenmauer genagelt. Ich zerre und ziehe und einer von den Polizisten sagt, sie brauchen eine Metallsäge. Eine Metallsäge? Echt? Ich also zurück, rein in den Schuppen, wühle herum und suche nach einer Metallsäge. Und dann sehe ich es. Versteckt, unten neben seinem Schreibtisch. Das kleine blinkende Licht von einem Laptop, der aufgeladen wird. Aber es ist nicht Davids. Unmöglich. Ich schwöre, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich steige aus der Dusche und ziehe mir rasch was über. Die Kinder sind ein aufmerksames kleines Publikum. Ich muss unbedingt Marco anrufen. Kann es wirklich sein, dass es jetzt passiert? Kann es wirklich das sein, was ich denke? Das Zeichen. Mein Zeichen. Zeit zu gehen, Kinder. Wohin denn? Na, zurück zu Mami. Aber sie will uns abholen, hat sie gesagt. Es ist was dazwischen gekommen. Auf unserer Seite gibt es eine Leiter und auf ihrer Seite auch. Ich lasse die Kinder auf dem Rasen und klettere rüber zu Mel. Die Tür zum Schuppen ist auf. Ich erwarte, dass er herausgerannt kommt und mich überschüttet mit irgendwelchem Geschwätz und Entschuldigungen und tut mir so leid. Aber nein, nichts dergleichen. Ist sie überhaupt da drin? Als ich reinschaue, sehe ich das grüne Leuchten eines Laptop-Bildschirms, das sich in ihrem Gesicht spiegelt. Oh Gott, Rachel. Hab dich gar nicht gesehen. Du hast mich vielleicht erschreckt. Ich gehe also wieder zurück und klettere über den Zaun, während Mel ins Haus läuft, um ihr Make-up aufzufrischen, damit niemand sieht, dass sie geweint hat. Hätte ich fragen sollen, was los ist? Mich kümmern sollen? Tut mir echt leid, Mel. Ich habe keine Zeit mehr für deine Mini-Dramen. Die Zeiten sind vorbei. Emilia hat Gras gegessen. Ich halte Emilias Kopf mit beiden Händen. Sie macht den Mund auf und erbricht. Der Parkplatz vorm Baumarkt. Ein Unbekannter an einem nicht erprobten Ort. Shit. Ich habe kein Bargeld. Aber ich habe einen Plan. Er wird stinksauer sein, denn der Deal war Cash, bar auf die Kralle. Da steht ein roter Fiesta. Am Steuer ein weißer Typ, Augen geschlossen. Er hört Michael Jacksons Heal the World. Du bist 20 Minuten zu spät. Ich hab hier gestanden. Lass sehen, was du hast. Es gibt ein Problem. Nein, warte doch, warte bitte. Upper Richmond Road? Hier, ich hab was. Ein Scheckbuch? Was soll das? Wir leben nicht mehr in den 80ern. Den kannst du heute noch einlösen. Kutzbank? Wer bist du, Mann? Silk. Ach, hier steht Honorable Mr. Justice, Brian Oliver. Hör mal, Mann, das brauchst du überhaupt nicht zu wissen, okay? Vertrau mir. Ich werde dir sagen, wer du bist. Du kannst dich drauf verlassen, das Geld ist da. Willst du mich verarschen? Na gut, dann gib's wieder her. Sag mir einfach, auf wen ich den Scheck ausstellen soll. Ich kann dir auch einen höheren ausstellen, ja, wenn du willst. Jamal kennt mich, ich habe 6 Jahre mit ihm gearbeitet, null Problem. Und warum kein Cash? Ich konnte nicht an meine Kreditkarte. Was soll das heißen? Du konntest nicht an deine Kreditkarte. Was soll das heißen? Mein Portemonnaie ist in meinem Wagen und mein Wagen ist nicht erreichbar. Weißt du was? Das Ganze stinkt zum Himmel. Und das ist nicht lustig. Haha! Ha. Nee, Mann! Bitte. Kann ich mit Jamal sprechen? Ruf ihn an und gib ihn mir. Wenn ich ein Spitzel wäre, glaubst du, ich würde mich so blöd anstellen? Und so ist Leonard Wixer Cohen einfach abgedampft mit meinem Stoff und meinem Scheckbuch und hat mich dastehen lassen wie den letzten Volltrottel mit der traurigen Wahrheit. Wahr ist, dass Keisha auf dem Weg zu einem Fotoshooting ist und sich darauf verlässt, dass ich sie um 22:45 treffe. Wahr ist, dass jemand meinem Dad sagen muss, dass er seine Bank anrufen muss. Wahr ist, dass ich beschlossen habe, nach Hause zu gehen, dass ich beschlossen habe, in mein Zimmer zu gehen. Ich bin stärker, als ich dachte. Ich säge und es wird immer heißer und dann ist die Metallstrebe durch. Ich zerre an dem Schild, die Hände tun mir weh und ich schwitze. Verdammt nochmal, jetzt habe ich es so weit geschafft, jetzt gebe ich doch nicht auf. Ich sehe nicht besonders elegant aus und dann stürzt die ganze Mauer ein. Ich lande auf dem Arsch, mitten auf dem Weg in meinem Vorgarten, das Schild in der Hand und die ganze Vorgartenmauer, ein Trümmerhaufen. Emilia sitzt im Schaumbad und schaut mich mit ihren Kulleraugen an. Elfie sitzt auf der Wäschetruhe, steif wie ein Stock. Kann ich mal kurz deinen Hals waschen, Schätzchen? Kannst du mal nach oben gucken? Mami sagt immer, guck mal, da oben, ein Flugzeug. Guck mal, da oben, ein Flugzeug. Gut, gut gemacht, Emilia. Mami legt immer das Handtuch auf den Boden. Und sie wickelt sie dann ein, wie ein Päckchen. Ah. Wie zu Weihnachten. Okay, gut. Danke, Elfie. Bist du fertig, Emilia? Auf die Plätze. Alle Kinder fliegen hoch. Und jetzt wickeln wir dich ein. Wir wickeln dich rundherum ein. So. Sie zappelt und windet sich aus ihrem Kokon. Und ich umschließe ihre Arme und Beine ganz fest mit meinen Armen. Und wir schwingen und schaukeln hin und her. Ich spüre, sie hat genau die richtige Größe. Sie passt zu mir. Wie ein Mosaiksteinchen in ein Puzzle. Und wir schwingen und schaukeln, warm und feucht und voll und ganz eins. Und ich gebe ihr verstohlen einen Kuss auf ihr gerötetes Bäckchen. Sie streckt die Ärmchen aus und legt sie mir um den Hals. Sie riecht nach meinem Shampoo. Sie riecht nach mir. Jetzt hört sie gerne das Lied Fresh and Clean. Okay, Alfie, wie geht das? So fresh and so clean. So fresh and so clean. So fresh and so clean. Mami! Oh, meine kleinen Schätzchen. Alles gut, nicht weinen. Nicht weinen. Gerade eben waren sie noch okay. Emilia hat Gras gegessen. Und sie hat es sofort wieder erbrochen. Ach ja, das macht sie ständig. Sie ist ganz besessen davon. Gib sie mir. Danke, Rachel. Du hast mich gerettet. Jetzt ist sie bei ihrer Mutter auf dem Arm und ich hocke noch immer auf den Knien. Dann schaue ich auf und sie sind weg. Auf meinem Hemd ist ein nasser Fleck. Er hat die gleiche Form wie ein kleiner, zusammengerollter Körper. Meine Eltern glauben, ich schreibe Krimis. Schwarze Serie. 4 Jahre schon seit meinem Examen. Sie glauben, ich verdiene mir mein Taschengeld am PC mit Datenanalysen. Sie sind stolz auf mich. Sie glauben, ich bin total motiviert und tatkräftig und selbstständig. Ich hab's ja versucht. Gleich nach der Uni wollte ich als Datenanalyst jobben. Hab für irgendeine Glücksspiel-Website ein paar Analysen gemacht. Kundenprofiling. Das war echt unerträglich. Ideen für Krimis habe ich ja schon. Hab nur noch nicht angefangen zu schreiben. Noch nicht. Ich lasse ein Audio-File als Endlosschleife laufen, das klingt wie Tippen und keiner stört mich. Nicht, dass jemand auf die Idee käme, mich zu stören. Den ehrwürdigen Herrn Richter Oliver und die Kronanwältin Miss Emily Blackman sieht man nur selten die Treppe zur Mansarde hinaufsteigen. Da ist ein Fluss, der fließt so schnell. Er ist so groß und flink, dass sich manch einer fürchtet. Doch wisse, der Fluss kennt sein Ziel. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Das ist ein Gedicht von den Hobbyältesten. Oh. Ich muss mich vom Ufer lösen und mutig sein. Um nach Peru zu fahren? Neil, im Universum ist alles miteinander verbunden. Und was ist mit uns? Sind wir verbunden? Ich muss nach Cusco fahren. In Cusco wirst du gar nichts finden, außer dieser Schwuchtel mit Prada-Sonnenbrille. Was ist mit dem Mut, hier zu bleiben? Du hörst mir nicht zu. Ich höre zu. Ein Typ fällt aus einem Flugzeug, das aus Angola kommt und landet zufällig vor unserer Haustür. Es gibt kein Zufall. Zufällig öffnet sich der Fahrwerkschacht zu einer bestimmten Zeit. Der Wind bläst zufällig in eine bestimmte Richtung. Er hätte überall landen können. Es ist zufällig passiert. Es ist entsetzlich. Es ist traurig. Wirklich traurig. Arme Sau. Weißt du, warum er? Warum wir? Genau. Das Universum ist grausam und unberechenbar. Es gibt keine Zufälle. Rachel, komm zurück. Glaubst du das wirklich? Du glaubst wirklich, das sollte so passieren? Es war meine Bestimmung, niemals Vater zu werden und mit einer depressiven Ehefrau zu leben. Ich bin nicht depressiv. Ich bin nicht depressiv, wenn ich mit Marco zusammen bin. Der Tote ist aus der Maschine gefallen, die von Luanda, Angola, nach London Heathrow unterwegs war. Flug BA-76. Twitter-Info. Jetzt weiß ich, dass im Fahrwerkschacht einer Boeing 777 während des Flugs tödliche Bedingungen herrschen. Temperaturen von minus 60 Grad, kein Druckausgleich und sehr wenig Sauerstoff. Jetzt weiß ich, dass auf einigen Flughäfen in Afrika miese Typen operieren, die dich für deine gesamten Ersparnisse durch die Sicherheitskontrollen bringen und aufs Rollfeld schmuggeln. Jetzt weiß ich, dass er nur Jeans und einen grauen Kapuzenpullover anhatte. In seiner Tasche hatte er ein Handy und ein bisschen angolanisches Geld. Er hatte zusammengerollte Kleenex-Tücher in den Ohren. Ich schreibe jetzt. Ich meine richtig schreiben. Das ist ein Gedicht. Für den Mann, der vom Himmel fiel. Der Mann aus Angola, der ein englisches Leben wollte und der dachte, wenn er sich nur 12 Stunden an einem Flugzeug festhalten könnte, würde er es vielleicht schaffen. Als ich klein war, da gab es nur mich und meine Mom. Sie hat immer gearbeitet. Und ich erinnere mich, dass ich zu Freunden nach Hause gegangen bin. Da gab es freitags selbstgebackene Plätzchen, gespitzte Bleistifte in einem sauberen Etui. Und das wollte ich auch haben. Und ich will, dass meine Kinder es haben. Ich möchte, dass sie schöne Dinge haben. Besondere Dinge. Ich parke die Kinder vor dem Kinderkanal und stelle mich ans Fenster und passe auf. Eine zugedeckte Bahre wird aus dem Zelt getragen und hinten in einen Lieferwagen geschoben. Die Leiche ist weg, aber der Fleck auf dem Pflaster ist noch da und die Hölle ist los. Zeitungsfritzen, Gaffer. Neben dem Fleck werden immer mehr Blumen abgelegt. Ich lege mein Gedicht hin. Irgendein Scheiß ist da drüben bei Mel passiert. Ihre Vorgartenmauer ist ein Schutthaufen. Ich sitze auf meinem verschrammten Arsch. 5 verpasste Anrufe von Keisha. Die Show ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Ich hätte jetzt nichts dagegen, mit dem toten Mann zu tauschen. Ich möchte sie hören. Ich möchte weinen. Mein Gott, was bin ich für ein Arschloch. Yeah. Ich habe darauf gewartet, dass du endlich rangehst. Tut mir leid, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe, Keish. Mann, du hörst dich ganz schön mitgenommen an. Yeah. Hier wohnst du? Woher? Wo bist du? Vor deiner Tür! Ich wusste ja immer, dass du ein bisschen snobby bist, aber das hier? Wow. Das hast du lieber für dich behalten, was? Wieso bist du plötzlich da? Ich hab das Auto im Fernsehen gesehen. Hab gelesen, was du auf Facebook gepostet hast. Das Zeug ist im Handschuhfach. Das Fotoshooting ist auf heute Abend verschoben. Ist also noch Zeit. Aber an der Ecke steht ein Bulle mit einem Köter. Sonst wäre ich schon da gewesen und hätt's mir selber reingezogen. Wie heißt du denn jetzt richtig? Silk. Jill. Ich heiße Jill Oliver. Also, Jill, kann ich reinkommen? Ich kann dir einen Kaffee machen. Mit Schaum drauf und dem ganzen Scheiß. Ich muss nur mal eben aufs Klo. Jo, ist unten, 2. Tür. Und weg war sie. Sie bleibt eine ganze Weile da drin. Wahrscheinlich simst sie und macht sich über mich lustig. Ich bin erledigt. Ich bin fertig. Silkman. Silk ist weg. Silk ist mausetot. Schönes Klo da unten. Obwohl, ist ja eigentlich mehr ein Hauswirtschaftsraum. Dieses Trocknergestell an der Wand, sehr praktisch, spart viel Platz. Mein Gott, wen interessiert das? Ich arbeite für eine Firma, die Fotos für Haushaltskataloge macht, Jill. Jill Oliver. Bitte, hol mir den Stoff. Und dann küsst sie mich. Okay, stopp. Ich kann mich nicht verhaften lassen, Keish. Du wirst nicht verhaftet. Du bist ja clever. Und ich schaue ihr ins Gesicht und denke, mein Gott, bin ich besoffen? Und dann denke ich, wenn es irgendwas auf der Welt gibt, wofür es sich lohnt, durchs Feuer zu gehen, dann für diese Frau. Neben den Blumen hocken Typen in afrikanischen Klamotten, solchen Gewändern für besondere Zeremonien. Sie bemerken mich nicht, wie ich an ihnen vorbeischleiche. Klick und die Fahrertür aufmache. Ich bin drin. Ich mache leise das Handschuhfach auf. Klick. Ich ziehe es auf und nichts. Nur ein zerfledderter Stadtplan und eine Sonnenbrille, sonst nichts. Null. Ich taste mit Händen und Füßen überall herum, aber da ist nichts auf der Matte oder auf den Sitzen. Da ist nichts, absolut nichts, niente. Als ich zurückkomme, sitzt Kisha am Küchentisch. Sie hat diesen kindischen Blick, dieses Grinsen. Dann hält sie meinen Stoff hoch. Meinen verschlossenen Sandwichbeutel mit reinem Koks. Es lag neben der Toilette, auf der Waschmaschine. Nein. Völlig unmöglich, ausgeschlossen. Ich würde meinen Stoff nie liegen lassen. Ich weiß, meine Alten sind weg, aber so ein Risiko würde ich trotzdem nie eingehen. Und vielleicht warst du ja gestern Abend irgendwie abgelenkt. Warum hast du mich rausgeschickt? War das eine Art Test? Du bist reich und du siehst gut aus. Ich wollte wissen, ob du auch Mut hast. Mut? Mut, okay. Die Atmosphäre ist jetzt ganz seltsam hier draußen. Schweigen, Stille. Eine Gruppe von angolanischen Gemeindeältesten hält bei den Blumen Wache. Sie verstehen etwas von Schweigen und Stille. Jill von nebenan sitzt auf dem Gehweg und guckt pseudo-intellektuell aus der Wäsche, der Gute. Good morning. Es ist Nachmittag. Warum benutzt du das Parfum nicht mehr? Welches Parfum? Das so sexy ist. Hast du das Gedicht geschrieben? Yep. A sole intention that's learning to fly. Condition grounded but determined to try. Can't keep my eyes from the circling skies. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit. Yep. Es ist toll. Danke. Das ist ja auch ein Songtext von Pink Floyd. Shit. Wie macht sich denn dein Roman? Die Kunst ist tot. Alles Große ist schon geschrieben, oder? Warum warst du nicht meine Lehrerin? Dann hätten sich die Dinge vielleicht anders entwickelt. Kann ich dich mal was fragen? Nur wenn du mich nicht therapieren willst. Als du nach dem Abi in Peru warst, hast du da auch an so einer Zeremonie teilgenommen, die Seelenrückholung heißt? Ja, in einer Hütte im Dschungel. Und? Wie war das? Ich habe ein paar Mal gekotzt und dann war ich ein Laubfrosch. Ich bin aus dem Zelt gehüpft und dann war da was im Regenwald, das zu mir gesprochen hat. Also habe ich den Regenwald gefragt, was ist der Sinn? Und der Regenwald hat gesagt, es gibt keinen Sinn. Und ich habe den Regenwald gefragt, warum fühle ich mich dann die ganze Zeit so beschissen? Und der Regenwald hat gesagt, es ist okay, dass man sich beschissen fühlt. Und dann habe ich den Regenwald gefragt, ob das alles Realität ist oder nur ein irrer Trip. Und der Regenwald hat gesagt, dass ich bald meinen Ruf hören würde. Ich habe gefragt, was ist der Ruf? Da hat der Regenwald gesagt, du weißt es, wenn du ihn hörst. Und als ich wieder reingegangen bin, war da ein winziger grüner Frosch auf meiner Matratze. Der hat zu mir aufgeschaut und gesagt... Was? Was hat er gesagt? Er hat gesagt... Rachel! Alfie, mein Süßer! Lehn dich nicht so weit raus! Ich mag es nicht, wenn du dich so weit rauslehnst. Mami weint! Okay, geh rein. Geh rein, ich komme! Ich finde Mel in der Küche. Die Freundin, die ich verloren habe, als ich meine Fruchtbarkeit verloren habe. Sie starrt auf den Laptop. Mel, dein Sohn steht schreiend am Fenster. Soll ich zu ihm raufgehen? Ich will nicht, dass sie mich so sehen. Emilia ist in ihrem Zimmer. Ihre Puppen liegen verstreut auf dem Boden. Die sind alle tot. Emilia, warum sind die Puppen tot? Wir haben sie aus dem Bett geworfen. Emilia sitzt auf meinem Schoß. Elfie hält ihre Hand. Er macht ein ganz bekümmertes Gesicht. Warum weint Mami? Sie ist traurig, weil dieser Mann heute gestorben ist. Sie hat gesagt, er hat sich nur totgestellt. Sie hat das gesagt, weil sie nicht wollte, dass ihr traurig seid. Sie wollte euch vor traurigen Gefühlen schützen. Was für traurige Gefühle? Okay, ich will mal versuchen, das zu erklären. Emilia schläft jetzt. Alfie hört sich eine Geschichte auf CD an. Möchtest du nicht raufgehen? Den habe ich im Schuppen gefunden. Das ist nicht der, den er immer benutzt. Auf dem hier gibt es diese Website, NetBet Online-Wetten. Ich habe den Verlauf gecheckt, er war jeden Abend drin. Es gibt ein Passwort, aber ich komme nicht rein. Ich habe es mit sämtlichen Cricket-Begriffen versucht, die es gibt. Die ganzen Bankauszüge sind bei ihm. Ich mache nie die Post auf, ich lege sie ihm immer sofort auf den Schreibtisch. Das hier habe ich bei seinen Papieren gefunden. Wir hatten 20.000 für die Kinder, für das Schulgeld. Das sind noch, hier, guck mal, 412 Pfund. Könnte es eine andere Erklärung geben? Mist, ich kriege dieses Passwort nicht raus. Lass mich mal. Wie konnte er uns das antun? Wie konnte er nur? Seinen eigenen Kindern. Es muss eine Erklärung geben. David liebt euch. Er arbeitet so hart für euch. Ich kenne keinen, der so hart arbeitet. Hat er viel Stress? Er ist immer todmüde. Ich reserviere einen Tisch im Restaurant, bestelle Theaterkarten, Babysitter und er will einfach nur zu Hause bleiben. Letztes Jahr habe ich sogar eine Überraschungsparty zu seinem Geburtstag organisiert und er wollte nicht hingehen. Für mich hat er sowas nie gemacht. Macht Neil das mit dir? Dich einfach ausschließen? Spricht er über seine Arbeit? Ja, einmal, da hat er mir eine Website gezeigt, da ging es um Lehrerausbildung. Er hat alle Formulare ausgefüllt und alles. Er hat gesagt, er wollte immer Grundschullehrer werden. Und? Ich habe sofort abgeblockt. Mal ehrlich, wie sollen wir die Hypothek auf unser Haus abzahlen? Hm? Mein einziger Gedanke war, das ist doch wahnsinnig egoistisch. Ich könnte mir David gut als Lehrer vorstellen. Mel? Was? Ich bin drin. Gibt's ja nicht. Hier, guck. Was war denn das Passwort? War doch ganz einfach. Sag schon. Melanie. Ich muss meinem Vater verklickern, wie sein Scheckbuch aus einer Schublade von seinem Schreibtisch in die Hände von Jamal, Lennart und ihrem Verteilernetz geraten ist. Ich muss mir eine Geschichte ausdenken. Gott sei Dank bin ich ganz gut im Geschichten ausdenken. Auf dem Gebiet bin ich echt talentiert. Ich gehe verschiedene Szenarien durch und alle werden nach und nach immer plausibler, während ich daran feile. Ich runde die scharfen Kanten ab, ich verknüpfe die losen Enden. Ich erfinde sogar ein paar lustige Figuren, aber das Problem ist, keine davon funktioniert richtig, keine fühlt sich echt an. Und mir wird langsam klar, dass in diesem Fall die Wahrheit komischer ist als die Dichtung. Die Wahrheit ist stärker als die Dichtung, die Wahrheit ist mutiger als die Dichtung. Und so warte ich. Ich sitze nur still da und warte. Auf das Geräusch des Schlüssels in der Haustür. Ich warte darauf, dass meine Mutter und mein Vater nach Hause kommen. Ich glaube, du machst einen Fehler. Ach, also nicht das Schwarze. Rachel, es ist mir scheißegal, was du in Peru anziehst. Ich packe nicht für Peru. Oh, warum liegen denn da so viele Klamotten auf deinem Bett? Das Konzert fängt in einer halben Stunde an. Arcade Fire. Also welches jetzt, das Schwarze oder das Rote? Ich finde, du solltest ein frisches Hemd anziehen. Das heißt, wenn du noch gehen willst. Ich fahre nicht nach Cusco. Also, was ist? Das Rote habe ich schon lange nicht mehr an dir gesehen. Das Rote finde ich toll, Rachel. Mein Mann hat unsere Ersparnisse verzockt. Es gibt kein Haus in Surbiton. Wenn ich nach oben gehe, schläft Alfie schon. Die beiden sehen so friedlich aus. David hat versucht, mich anzuskypen. Aber ich kann noch nicht mit ihm sprechen. Ich nehme die Tulpen aus der Vase und gehe auf die Straße. Ich nehme auch einen Schwamm und Desinfektionsmittel mit. Die Blumen lege ich zu den anderen. Dann knie ich mich hin und ich fange an zu schrubben. Der Mann, der vom Himmel fiel, konnte erst nach 8 Monaten identifiziert werden. Erst als Detective Sergeant Alsop einen überraschenden Anruf von einer Frau namens Jessica erhielt. Auf dem Handy des Toten war ihre Schweizer Telefonnummer gespeichert. Sie war die letzte, die er angerufen hat. Alsop hatte mehrmals diese Nummer gewählt, aber es hatte niemand abgehoben. Als Jessica ihn schließlich kontaktierte, konnte sie den Mann als Joseph Matada identifizieren. Er kam ursprünglich aus Mosambik. Er war Jessicas Gärtner, als sie mit ihrer Familie in Südafrika lebte, und die beiden hatten sich damals angefreundet. Als sie später in die Schweiz ging, hatte er den Wunsch geäußert, ihr zu folgen. Sie hatte ihm Geld geschickt, doch es wurde von korrupten Beamten gestohlen. Jessica hatte 2 Tage vor seinem Tod das letzte Mal von ihm gehört. Er hatte ihr erzählt, er sei in Angola und er werde eine Möglichkeit finden, nach Europa zu kommen. Als man Matadas Familie in Maputo ausfindig machte, erklärte sein Bruder, dass Joseph in Jessica verliebt gewesen sei. Warum hat er das getan? Warum hat er so eine Verzweiflungstat begangen? Er war ein guter Mensch. Wenn er nicht ins Paradies kommt, dann schafft es keiner von uns. Joseph Matada ist auf dem Friedhof in Twickenham begraben. Es gibt keinen Grabstein. Er starb an seinem 26. Geburtstag. Der Mann, der auf die Erde fiel. Von Anneliese Dinella. Aus dem Englischen von Karin Rausch. Die Rollen und ihre Darsteller: Jill, Tom Schilling. Mel, Laura Mehr. Rachel, Effi Rabsilber. Neil, Sascha Nathan. Jessica, Katharina Schmalenberg. Detective Alsop, Tom Zahner. Leonard, Torben Kessler. Kisha, Camilla Renschke. Alfie, Jaro Kaulmann. Technische Realisation: Werner Jäger und Sebastian Nohl. Regieassistenz: Leo Zander. Regie: Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015. Dramaturgie: Georg Büren.